Enjoy Blank and Jones and friends in the mix. Enjoy the music. We'll be right back. Jones and Friends in the mix. Enjoy the music. I'll be

Enjoy Blank and Jones and Friends in the mix. Enjoy the music. Thank you. We'll be right back. Enjoy the mix nonstop mit Blank & Jones and Friends in der letzten Stunde. Gabriel und Dresden aus San Francisco mit ihrer Definition von Trance. Wenn ihr Bock auf die Playlist habt oder wenn ihr nochmal gucken wollt, wann wir wo auf Tour sind, dann checkt einfach unsere Homepage unter blankandjones.info. Gibt es alles weitere. Das war's für uns. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Samstagnacht. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, am Montag spielen wir in Oberhausen beim großen Rosenmontagsrave. Line-up gibt's natürlich auch auf unserer Homepage. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wir sind raus. Bye-bye und tschüss. Und feiert nicht so viel. We'll be right back.